Podcast. Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakten. Zu nah. Der Biografie mit und von Christoph Fabinow. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Ich hoffe, das bleibt fauvistisch und ich hoffe, ihr habt Spaß, mir zuzuhören. Und ja, wenn auch nicht, dann rede ich halt eben mit mir selber oder so. Keine Ahnung. Kennt ihr eigentlich Miriam E. Mamadou? Kurze stille Pause. Naja, das sind zwei französische Sänger und über die will ich heute gar nicht reden, sondern ich höre denen gerade zu. Ich werde sie aber trotzdem ein bisschen vorstellen. Und zwar, ich habe das erste Mal diese Sänger gehört, als ich meinen Französischunterricht hatte. Denn das sind zwei Afrikaner, die stammen aus Bamako und ich denke auf jeden Fall, vielleicht rede ich jetzt hier Quatsch, ich müsste das mal eigentlich nachschauen. Ne, ich verlasse mich jetzt einfach mal auf das, was ich denke, was ich gelernt habe. Und ja, die stammen also aus Bamako und die zwei machen oder machten Lieder auf Französisch und die wurden ja sowas wie ein Hit. Und zwar so ein Hit, dass sie sogar für ja, Länder wie Bosnien als Beispiel dienten. Denn als wir Französisch lernten damals irgendwie in Bosnien, dann hat uns unser Prof das vorgespielt. Und ja, hier will ich mal ganz kurz abschweifen und zwar sagen, wenn ihr mal eine Fremdsprache lernt, dann hängt richtig, richtig viel vom Prof ab. Denn falls euer Professor wirklich, wirklich schlimm ist und euch das nicht Spaß macht, dann bringt das gar nichts. Also das muss wirklich Spaß machen. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe mal Französisch in meiner damaligen Realschule gelernt und ich fand den Professor sowas von scheiße. Also der war erstmal kein Pädagoge, mich immer angeschnauzt und keine Ahnung, so. War wirklich, ich hasste Französisch. Und mich da wieder dran zu setzen, das war fast schon Trauma. Doch dank meiner neuen Professorin, die ich damals in Sarajevo hatte, lernte ich Französisch. Also jetzt nicht alles, aber genug, um mich zu verständigen. Und dank ihr klappte das ein bisschen mehr. Und dann dank meiner Schmusi, die aus Frankreich kommt und ja, ihr Englisch ist nicht wirklich wow. Also hatte ich keine Wahl, als Französisch zu sprechen. Das, ja, das hilft immer. Also, wie gesagt, ich wollte nur mal kurz darauf hindeuten, denn ich denke, das ist nicht nur bei Sprachen so. Lernt man zum Beispiel Gitarre spielen, ist der Professor scheiße, so könnt ihr super sein, aber das wird irgendwie nicht klappen, denke ich mal. Naja, diese Folge, Myriam et Mamadou, und ich denke, ich werde mal einige Lieder da abspielen. Ich bin wieder mal am selben Tisch wie das letzte Mal und ich schnibble wieder herum. Diesmal zwar nicht auf einem Blindrahmen, sondern auf einen Rahmen, denn es gibt zwei, drei Sachen, die neu gemacht werden müssen. Ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert, aber ich quatsche jetzt einfach mal so vor mich hin, während ich mich ja hin und wieder aufwärme. Ihr könnt die Heizung hören oder nicht, hängt davon ab, ob sie an ist. Und ja, ich habe mir einen super Tee gemacht. Ich schwafel jetzt wieder mal ein bisschen ab. Und zwar, ja, in England gibt es diese Firma, die heißen Mason, Royal and Mason, denke ich mal, oder so. Vielleicht rede ich jetzt mal Quatsch. Ich weiß nicht, wie die in Deutschland heißen, also diese Spitzenteefirma. In Frankreich heißen die Thé de Mariage, also Tee für die Hochzeit, könnte man zwar sagen. Und die haben wirklich geile, geile Teesorten. Und wir haben als Geschenk irgendwann mal einen Tee bekommen, der heißt Zach. Ist ein russischer Schwarztee. Und an solchen grauen Tagen, wie die es gerade sind, mit sehr, sehr viel Regen und den ganzen Überflutungen überall und was weiß ich, wir warten jetzt nur noch auf den Schneefall, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, da ist so ein Tee richtig willkommen und ich mache jetzt einfach mal kurz eine Teeschluckpause. Also ich trinke meinen Tee, ich schnipsle an dem Schmückrahmen, genau, das heißt Schmückrahmen. Das ist der Rahmen, der um das Bild herum entsteht. Also ich schnipsle da herum. Und ich backe Maisbrot. Denn ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet oder es erwähnt, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, naja, in dem kleinen Dorf, wo ich lebe, gibt es nur eine Bäckerei und die sind eigentlich richtig, richtig, richtig, sorry für das Wort, scheiß. Und ja, da mache ich halt eben wie die meisten Leute, ich mache mein Brot selber, ich habe eine Backmaschine geschenkt bekommen und damit mache ich den Teig. Ich backe das Brot nicht in der Maschine, denn ich finde die Form eigentlich unpassend. Also mache ich halt eben nur den Teig und alles, ist sehr praktisch, kann ich jedem empfehlen. Und dies von Tefal natürlich, machen wir mal wieder Werbung für Firmen, die mich nicht dafür bezahlen. So wie immer, naja, wäre aber sonst nicht fauvistisch. Also auf jeden Fall, das Brot brutzelt im kleinen Herd herum und ich denke, oder ich hoffe, es wird gut, denn nicht alle meine Brotrezepte klappen. Die meisten sind essbar, manche sind wirklich gut. Aber manchmal, da mache ich sowas von, ja, da kann ich schon fast Konkurrenz an meine Bäckerei machen. Naja, auf jeden Fall, mein Brot brutzelt. Ich höre Myriam and Mamadou. Ich trinke meinen Zach. Und ja, ich muss euch wirklich ein paar Lieder hier vorspielen. Also machen wir jetzt erstmal eine Pause für ein Liedvorspiel und dann spreche ich weiter. Denn auch wenn ihr den Text nicht versteht, ich finde das eigentlich ziemlich rhythmisch. Also viel Spaß. Je me marie. là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, Sénégal. Oh, das war das Lied von Miriam und Mamadou, Mamadou et Miriam, wie auch immer ihr wollt. Ja, ich hoffe, ihr mögt die Musik, die ich vorstelle, denn die ist wirklich, ja, es gibt alles. Es gibt Bands, die ihr wirklich gut kennt, dann gibt es andere Bands, die kein Mensch kennt und es gibt nicht wirklich eine Stilrichtung, denn ich habe keine Lust, eine Stilrichtung zu haben. Und ich sage jetzt einfach, also ich habe es leid, dass deutsche Wörter irgendwie ja, zu Englisch mutieren. Also ich mag es zu sagen Sport oder Rockstar. Klingt zwar irgendwie so östlich oder keine Ahnung, weil heute sagt man ja Rockstar und sportlich fast schon, also sportlich geht noch. Naja, ich mag halt eben, wenn ein S vorm T oder vorm P steht, dann sollte S als SCH ausgesprochen werden, also Sch, wie Sport. Gut. Ha, über irgendwas wollte ich wieder mal reden. Genau, ich wollte über Kürbisse reden. Dieses Jahr hatte ich ja, naja, ich bin ja umgezogen, habe ich ja gesagt. Und außer dem Umziehen hatte ich einen Garten und für all die, die mich bei Facebook verfolgt hatten, und da bin ich auch rum vagabund, ja, die konnten, Entschuldigung, zu viel Staub, die konnten meine kleine, also einige meiner Kürbisernten sehen, denn ja, da es mein erster Garten ist, dachte ich mir, vielleicht klappt das nicht und dann habe ich etwas mehr als 50 Kürbispflanzen gepflanzt und ja, das ist richtig viel, denn man sollte für eine zweiköpfige Familie nicht mehr als 3 Kürbispflanzen pflanzen oder 6, falls es wirklich verschiedene sind, die dann irgendwie in verschiedenen Jahreszeiten da auftauchen. Naja, auf jeden Fall fand ich mich wieder mit über Hunderten von Kürbissen und ich habe meine 500 Kürbisgrenze erreicht, denn ich dachte mir, ja, ich züchte jetzt mal 500 Kürbisse von meinen 50 und ja, die hatte ich erreicht, als die Kürbisse noch nicht wirklich richtig losgingen, das wusste ich damals aber noch nicht. Ja, daher bin ich eigentlich hier in meinem Dorf bekannt als der Kürbismensch, fast schon, kann man sagen. Denn, also ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, einige Bekannte von hier haben mir ein Buch geschenkt mit über 400 Rezepten von Kürbissen. Nein, nicht 400, 150. Ja, ist aber auf jeden Fall sehr viel. Also, wenn ihr mal Kürbisrezepte braucht, dann kann ich die gerne für euch scannen, also schreibt mir an robenvagabund@gmail.com. Und wieso ich über Kürbisse spreche, ist, weil ich gerade um mich herum hier überall Kürbiskerne habe, die ich trockne und die ich dann halt eben auch verschenken will, denn ich will nicht so viele Kürbisse pflanzen wie letztes Jahr. Wobei, ich habe mir im Internet eine Kürbissorte besorgt, die durchschnittlich, also die einen Kürbis, einen grau-grün-weißen Kürbis gibt, der im Durchschnitt bis 150 Kilo groß werden kann. Und ich dachte mir, ich pflanze jetzt einfach mal 2 Pflanzen davon und wenn die 2 Kürbisse geben, super, dann habe ich 300 Kilo Kürbis und brauche die nicht immer zu pflücken oder so, sondern nur am Ende halt eben wie so ein Wikinger mit meiner Axt dagegen zu hauen und ja, dann habe ich genug Kürbisse für mich und das ganze Dorf. Ja, das ist das Neue bei Ruben Vagabund. Ich bin, naja, ich gehe immer noch in den Wald, ich übernachte dort aber nicht wie früher, wie ganz am Anfang. Und das fehlt mir. Und ich bin sehr froh, dass ich bald nach Bosnien wieder fahre. Da wird es halt eben wieder eine Pause geben. Denn ja, in meiner Heimat, da habe ich keinen Computer. Also ich habe einen super alten PC. Und der reicht nicht aus, um Podcasts zu machen. Ich glaube nicht, dass ich viele Podcasts aufnehmen werde, denn wie bei den Japan-Folgen, die ich niemals ins Internet gestellt habe, denke ich, das bringt nicht. Ich bin einfach ein fauler Sack oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin froh, wieder dahin zu gehen, denn ich will 2 Tage im Wald verbringen. Und zwar in so richtigen Wald, denn hier in Frankreich sind die Wälder wirklich schön, aber es gibt Menschen, also man fühlt sich nicht irgendwie so in der Natur, in der Wildnis, wie halt eben in Bosnien, also hängt jetzt aber auch vom Wald ab. Und das Gute aber in Frankreich ist, dass die keine Minen haben. Auf jeden Fall fehlt mir das und ja, meine Waldaventuren, also Abenteuer, bislang sind halt eben nur meine ja, Pilzsuchabenteuer. Und zwar, ich gehe, da ist die Season, wie heißt das, die Saison, die, naja, ihr versteht, es ist die Zeit, um Pilze zu suchen. Also gehe ich fast 2-mal in der Woche hin, bleibe 3 bis 4 Stunden hin und her. Und das Gute ist, ich weiß, wo ich suchen soll, also komme ich nie mit leeren Händen nach Hause. Und zur Zeit essen wir halt eben immer Steinpilze. Und wie gesagt, Pfefferlinge finde ich nie. Und dann gibt es da noch ein paar Sorten, die ich finde. Und wie schon das letzte Mal erwähnt, darüber will ich nicht reden, denn einige von dieser Sorten sind dann doch schon, ja, nicht gefährlich, aber sie können recht leicht verwechselt werden. Also das sind meine Waldabenteuer. Und ja, das vermisse ich ein bisschen, dass ich da jetzt einfach mal so für 4 Tage in den Wald verschwende oder so. Naja, man kann halt eben nicht alles haben. Hier finde ich auf jeden Fall so einiges gut. Und ich bin wieder total abgeschwafelt. Also ich lasse euch jetzt wieder mal mit ein bisschen mit Miriam et Mamadou. Und Mamadou et Miriam. Eigentlich heißen die Mamadou und Miriam. Wobei ich finde es eigentlich besser, wenn die Frau davor steht. Keine Ahnung. Sagt man nicht in Deutschland Frau und Herr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für mich klingt das höflicher. Dass die Frau, also so wie wenn man den Damen den Vortritt lässt und ja, meine Damen und Herren, genau, sowas. Und also sage ich jetzt immer Miriam und Mamadou, nicht andersrum. Also, ich lasse euch jetzt einfach mal mit dem nächsten Lied und ja, vielleicht quatsche ich später noch ein bisschen. Und trinke jetzt erstmal meinen Tee de Maria. zwar wieder mal ein Lied von Miriam und Mamadou. Ich denke, wenn ihr es mal googelt, dann findet ihr es, auch wenn es andersrum geschrieben wird. Also, das Lied, das ich damals in meinem Französischunterricht gehört habe, das war die Sonntage in Bamako sind die Tage der Hochzeit. Oder, um es wirklich auf Französisch zu sagen, le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Und ich finde das lustig, denn ja, also erstmal finde ich das Lied lustig und die singen halt eben darüber, wie sich die Frauen schick machen, wie sich die Männer schick machen, wie jeder seine besten Klamotten rausholt, wie es wirklich, also halt eben wie, also jeden Sonntag zur Sache geht, kann man sagen. Und die Onkel und die Tanten sind da und die Verwandten sind da und ja, darüber wird eigentlich gesungen. Also höre ich jetzt diese Episode mit diesem Lied auf, denke ich mal. Und zwar, ja, ich verbleibe mit einem Servus und ja, trinke weiter meinen Zach, also meinen Tee de Mariage. Und ja, das ist auch lustig, denn der Tee, den ich trinke, der heißt eigentlich, also das Haus der Hochzeit, wie schon vorhin gesagt. Und ja, das war eine Herumschwafelfolge des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Also viel Spaß mit Miriam et Mamadou, und Mamadou et Miriam, und dem Lied Le dimanche à Bamako, c'est la jour de mariage. Servus, euer Rumvagabund. Les dimanches à Bamako, c'est le jour.